Ich bin DJ, mein Rhythmus lässt euch nicht still. Ich experimentiere mit Bass und das so tief wie es nur geht. Meine Beats sind in Gefahr, deshalb gehen weiter in Deckung. Ich mix Bass jeden Tag im Labor, Bassabrechnung. Professor Bass, ich bin DJ, mein Rhythmus lässt euch nicht still. Ich experimentiere mit Bass und das so tief wie es nur geht. Meine Beats sind in Gefahr, deshalb gehen weiter in Deckung. Ich mix Bass jeden Tag im Labor, Bassabrechnung. Professor Bass, ich bin DJ, mein Rhythmus lässt euch nicht still. Ich experimentiere mit Bass und das so tief wie es nur geht. Meine Beats sind in Gefahr, deshalb gehen weiter in Deckung. Ich mix Bass jeden Tag im Labor, Bassabrechnung. Professor gestellt, hat sich zu oft in die Hosen gepinkelt oder ein Onkel macht sich an ihn ran. Wie auch immer. Jetzt ist er so aggressiv, dass ihm unbeschwerte Augenblicke Leiden bedeuten. Die verursachen Kopfschmerzen. Diesem Herrn tut Glück weh. Längst hatte dem Drogen- und Waffenhandel den Rang abgelaufen. Die UNO spricht von 4 Millionen Frauen und Mädchen weltweit, die jährlich gegen ihren Willen in die Prostitution und in verschiedenen Formen der Zwangsarbeit gedrängt werden. This is what we're waiting for. And in my mind, in my mind. Some of the benefits that stereo can provide. Yes, come. Yes, come.